WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So ihr Lieben, so muss es sein. Pünktlich sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute Nacht. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und bitte, wenn ihr mailt, vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, erste Anruferin, 64 Jahre alt. Und sie heißt Barbara. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Um was geht's bei dir? Es geht um den Anruf der Anruferin gestern mit der Schwerbehinderung, die mit dem Rollstuhl da spielte. Die Devotine. Ja. Wir müssen mal kurz erklären für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Wir hatten gestern einen Anruf, der sehr, sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt hat und sehr viele Reaktionen ausgelöst hat. Nämlich, es war eine Anruferin, die sagte, dass sie eine sexuelle Leidenschaft für Männer im Rollstuhl hat und mittlerweile aber auch so weit ist, dass sie selbst gerne im Rollstuhl sitzen möchte, obwohl sie kerngesund ist. So war's. Und darauf nimmst du jetzt Bezug. Ja, genau. Dann legen wir los. Als ich gestern das hörte, da habe ich einen fürchterlichen Schluck aufgekriegt, weil ich das also fast unverschämt empfand. Denn ich selber sitze im Rollstuhl. Mhm. Ich weiß, was das heißt. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Anruferin überhaupt keine Ahnung davon hat, was es heißt, im Rollstuhl zu sitzen, querschnittgelähmt zu sein. Mhm. Denn damit ist es nicht getan. Der Rollstuhl ist dann noch das Leichteste an der ganzen Sache, an der ganzen Behinderung. Denn damit ist ja viel weitgehender, was damit eingeschlossen ist. Mhm. Und ich selber sitze im Rollstuhl. Wie lange schon? Seit wie vielen Jahren? 7 Jahre. Ja. Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe MS. Ja. Bin aber genauso auf Hilfe angewiesen wie ein Querschnittsgelähmter. Mhm. Und muss mich jeden Tag hier damit abplagen, wenn man alleine lebt und auf den Pflegedienst angewiesen ist, muss jeden Tag mich mit der Frage der Hygiene beschäftigen, muss gucken, wo Leute Zeit haben und Lust haben, Pflegedienst von Launen abhängig sein, von Ärger der Leute abhängig sein. Und dann kommt jemand und, Entschuldigung, spielt in Anführungsstrichen Behinderung. Da fühlst du dich gekränkt? Ja. Ich fühle mich nicht ernst genommen, ja. Ich fühle mich gekränkt, ich fühle mich auch irgendwo missachtet. Ich muss auch sagen, Baba, ich habe nun auch gestern viel darüber nachgedacht und heute im Laufe des Tages über diesen Anruf und bin, ich habe ja gestern zu der Susanne gesagt, okay, wenn das dein Ding ist, dann mach es. Aber nachdem, was du jetzt gesagt hast, und wir hatten gestern ja auch den Anruf von Sophia. Ja, die hat mir aus dem Herzen gesprochen. Ja, bin ich sehr nachdenklich geworden und kann das natürlich auch sehr gut verstehen, was du jetzt gesagt hast. Wenn sie, die Susanne, das so für sich, sagen wir mal, in ihren vier Wänden als sexuellen Fetisch praktizieren würde, wie würdest du es denn dann beurteilen? Wenn sie das schön findet, bitte. Aber davor bitte kein Wort nach draußen. Mhm. Weil ich glaube, dass ich nicht nur alleine so empfinde. Nun könnte man ja provokativ sagen, sie schadet dir nicht mit dem, was sie tut. Mir persönlich nicht. Sie greift mich nicht an und ist nichts. Aber dadurch, dass sie ja auch an die Öffentlichkeit geht, ich war schockiert, als sie sagte, dass sie auch mit dem Rollstuhl rausfährt, dann bieten Menschen ihr Hilfe an. Mhm. Die nimmt sie dann zwar nicht an, aber andere Menschen bieten Hilfe an. Wie viele Behinderte warten mal auf Hilfe und bekommen sie nicht? Und da spielt jemand in der Öffentlichkeit damit. Und da empfinde ich, dass das nicht mehr in einem Raum ist, wo sie anderen nicht schadet. Mir ist gestern ein Begriff eingefallen, der sehr alt ist, sehr altmodisch, aber deshalb muss er nicht schlecht sein. Ich glaube, dass meine alte Tante, wenn die das gehört hätte, sie hat es nicht gehört, die hätte gesagt, das Mädchen, also die Susanne, versündigt sich an ihrem gesunden Leben. Genau, diesen Begriff kenne ich, das ist mir sehr bekannt und das ist ein guter Satz, ja. Dem kann ich nur zustimmen. Und sie weiß überhaupt nicht, sie hat keine Ahnung davon, wie glücklich sie sich schätzen kann, dass sie nichts hat, dass es ihr gut geht, dass sie ihre Beine gebrauchen kann, dass sie über ihr Leben selbst bestimmen kann und dass sie nicht auf andere abhängig, von anderen abhängig ist. Ich glaube, das weiß sie nicht. Und sie versündigt sich, indem sie nicht jeden Tag dankbar dafür ist. Barbara, ich bitte dich mal, bitte jetzt in der Leitung zu bleiben. Ich bekomme gerade einen Hinweis, dass wir noch jemanden dazu nehmen. Also du bleibst bitte auch auf jeden Fall am Telefon, Barbara. Ja. Und jetzt ist auch noch in der Leitung der Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Hallo Frank, grüße dich. Hi Domian. Ich gehe mal davon aus, wenn meine Kollegen dich dazu schalten, dass du auch zu dem Thema was sagen möchtest. Ja, genau. Ich bin der Freund von der Susanne. Ach. Das ist ja Ding. Du bist der Freund von Susanne? Ich bin der Freund von der Susanne. Der genau dasselbe ja macht, was Susanne gestern erzählt hat. Aber nochmal ein anderes Level, sag ich mal. Ich habe den Wunsch einer körperlichen Behinderung. Also bei mir ist es jetzt so im speziellen Fall das Nichtbenutzen der Beine. Aber du bist nach wie vor, du bist im Moment ein gesunder Mann und kannst gehen? Vollkommen gesunder Mann. Und hast den Wunsch, behindert zu sein und im Rollstuhl? Den Wunsch, im Rollstuhl zu sitzen, genau. Barbara, was? Oh Mann, nee. Also dieses Nicht-Funktionieren der Beine passt nicht zu meinem inneren Selbstbild. Du hast ja gerade, gehe ich mal davon aus, Frank, die Barbara und gestern wahrscheinlich auch die Sophia gehört, wie empört sie darüber sind. Was sagst denn du dazu? Das kann ich voll nachvollziehen. Wobei ich denke, ich lasse ja niemand anders dadurch schlecht dastehen, indem ich selbst mich als Rollstuhlfahrer preisgebe. Aber die Anrufer, die Sophia und auch jetzt hier die Barbara, die bei uns ist, fühlen sich ja durch diese Verhaltensweise von dir und auch von Susanne gekränkt und auch verletzt. Ja. Weil ihr das zum Spaß macht. Und die beiden Frauen tragen also ein großes Leid. Ja gut, zum Spaß? Es ist ein Fetisch. Ja. Es ist mehr bei dir. Aber nochmal eine andere Schiene. Es ist diese Körperidentität, die bei mir nicht stimmt. Wenn du Menschen erzählen hörst, so wie gerade Barbara oder in dieser Sendung 100 oder 1000-fach schon die schwerste Behinderung haben, versetzt du dich denn wirklich in diese Personen rein und machst dir das Leid auch klar, was die Leute zu tragen haben und wie schwer das Leben ist? Also ich schaffe es mir, das so vor Augen zu führen, dass mir dabei die Tränen kommen. Und warum willst du dann so leben? Weil es mein innerster Wunsch ist, schon seit ich denken kann. Warum ist das dein innerster Wunsch? Das weiß ich nicht, weil es vielleicht eine Krankheit ist oder eine Spielart der Natur, wie halt ein Mann, der eine Frau sein will. Dadurch ist aber, möchte ich nochmal, um Bezug zu nehmen auf Barbara heißt sie. Barbara, ja. Du bist noch da, Barbara, ne? Ja. Ja. Ich glaube, dadurch bin ich aber auch in gewisser Weise auch sensibilisiert für das, was Behinderte durchmachen müssen oder dass es eben ein Riesenrattenschwanz ist an Problemen, was das mit sich führt. Also ich kenne ja auch Rollstuhlfahrer, die halt auch durch das lange Sitzen Organschädigungen haben etc., die aber durchaus zu mir sagen, es ist für sie okay, wenn ich mit denen im Rolli unterwegs bin. Die das so akzeptieren, die mich so, halt einfach so sein lassen. Barbara, das ist ja jetzt noch eine andere Komponente, was Frank jetzt erzählt. Es geht ja noch über das hinaus, was gestern Susanne gesagt hat, nämlich, dass Frank wirklich diesen tiefen Wunsch hat, behindert zu sein. Wie siehst du das? Wie kommt das bei dir an? Ich kann es nicht verstehen. Ja, verstehen kann ich es natürlich auch nicht. Ich kann es absolut nicht verstehen und ich weiß auch nicht, wenn man das nicht erlebt hat, ob man das so in der ganzen Tiefe, die es bedeutet letztlich, nachvollziehen kann. Mhm. Weiß ich nicht. Das ist ein gutes Stichwort. Die ganze Tiefe, die das bedeutet, Frank, ist dir das klar? Meinst du, dass dir das klar ist? Ich würde sagen, ja. Da, also wie gesagt, ich kenne ja auch einige Rollstuhlfahrer oder in anderer Form Leute mit Behinderung, die mir das Ganze auch nahe gebracht haben. Und wie alt warst du, als du das zum ersten Mal dir gedacht hast? Also fasziniert von dieser Thematik war ich schon in vorpubertärer Zeit. Und ich wusste, okay, mit mir ist irgendwas anders. Und erst als ich so um die 20 war, habe ich mir mal einen Rollstuhl gekauft, um das, ich sag jetzt mal, zu testen. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich da drin saß, war das für mich einfach die Erfüllung. Aber es hat auch eine sexuelle Ebene. Auch, ja, durchaus. Also ich erklär uns mal die sexuelle Ebene. Es ist, ja, wie heißt es, autoerotische Komponente, dadurch, dass ich mich in dem Moment als ich selbst fühle. Nun könnte es ja passieren, dass du, wenn du eine schwere Behinderung hast, eine schwere Querschnittslähmung, dass du gar nicht mehr zur Sexualität im klassischen Sinne fähig bist. Und selbst richtig, das, genau. Und selbst das erregt dich noch, das möchtest du haben. Es hat alle, jede Medaille hat zwei Seiten. Und über die moralische Komponente, klar, da habe ich mir viele, viele Jahre den Kopf zerbrochen und hatte auch übelste Depressionen deswegen, weil mir ja klar war, okay, wenn ich das tue, ist es für andere Leute, wie zum Beispiel Barbara, ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Aber Oscar Wilde hat mal gesagt, es gibt zwei große Tragödien im Leben eines Menschen. Die Erfüllung eines Herzenswunsches und seine Nichterfüllung. Mhm. Und ich denke, das trifft in diesem Fall auch, dass es kein Kinderspiel ist. Ist mir klar, ich habe das ja auch schon über längeren Zeitraum nonstop durchexerziert und weiß ja, was für Probleme man überall auch hat und bekommt. Hast du bei dir, über dich in der Richtung darüber nachgedacht, wann fängt es an, krank zu sein? Also ein Fetisch kann ein Fetisch sein, aber ab einem bestimmten Punkt muss man den Begriff der seelischen Erkrankung reinbringen. Ich frage dich ganz einfach jetzt, du wirst ja reflektiert, darüber wirst du nachgedacht haben. Ist das schon, ist das eine seelische Erkrankung, die du da hast? Ich denke schon, ja. In einer gewissen Form, ob es jetzt eine seelische Erkrankung oder eine körperliche Erkrankung ist. Also soweit ich weiß, ist die Forschung mittlerweile auf dem Stand, dieses Phänomen, dass dieses Phänomen wohl ein Gendefekt ist. Wenn du das so sagst, dann könnte man ja sagen, okay, dann begebe ich mich in eine sexualtherapeutische Behandlung oder in welche Behandlung auch immer und versuche, dieses zu kanalisieren. Aber so wie gestern Susanne das erzählt hat, wollt ihr es ja letztendlich so weit wie irgend möglich ausleben. Ich will es ausleben, weil ich mich dadurch eben komplett und eben nicht krank fühle. Mhm. Für mich ist ja dieses tägliche Fußgängersein, der Mummenschanz, das, was ich vorgeben muss, was ich im Innersten gar nicht bin. Das ist wirklich, Barbara, ich spreche dich jetzt nochmal an, das ist wirklich für uns, sagen wir mal, 99% der Menschen. Das ist nicht nachvollziehbar. Es ist, es ist schon, ich muss auch sagen, für mich eine Provokation, wenn ich das so höre. Mensch, Junge, du kannst froh sein, dass du gesund bist. Aber ich könnte jetzt, ich kann ja wählen, ich kann sagen, okay, also vor 3 Jahren ungefähr war der Punkt, durch einen Todesfall bedingt auch, wo ich mir gesagt habe, ich möchte mein Leben so führen, dass ich es nicht bedauern muss, wenn ich sterbe. Mhm. Und da habe ich angefangen, das Ganze wirklich sehr intensiv auszuleben. Also, dass ich jede Minute, die ich die Möglichkeit habe, im Rolli auch unterwegs bin. Es geht doch nicht nur um den Rolli. Nein, es hat doch viel mehr Auswirkungen, als im Rolli zu fahren. Du meinst die vielen Beschwernisse im Alltag, die damit verbunden sind? Ja, natürlich. Und auch die Beschämungen, die oft damit verbunden sind. die Scham, die verbunden ist, wenn man sich hygienisch alles machen lassen muss. Was das bedeutet, gewaschen zu werden, wie ein Kind wieder den Po sauber gemacht zu kriegen. Was das alles bedeutet, das ist doch viel tiefer, als nur da im Rolli zu sitzen. Das ist für mich das kleinste Übel. Wobei es natürlich, es gibt ja da jetzt auch verschiedene Stufen, also oder gerade. Eine Querschnittlähmung ist immer damit verbunden. Klar. Aber zum Beispiel. Aber sag mal was konkret dazu. Das ist ja sehr, sehr, sehr, sehr richtig, was Barbara gerade gesagt hat, Frank. Klar, aber. Denkst du an all diese Sachen, wenn du diesen Wunsch hegst? Ja. Also du möchtest wirklich hilflos da im Bett liegen und ich sage es jetzt mal ganz salopp und dir von. Und dass jemand anders dir deinen Po sauber macht. Ich wünsche es mir in dem Maße, als dass ich eben. Wie gesagt, das ist dieses. Falschsein der Funktionalität der Beine bei mir. Mhm. Das ist das, was. Wenn das jetzt so ausgeprägt ist, falsch ist einfach. Dann gibt es Gedanken bei dir, dass du dir selbst eine so schwere Verletzung zufügst, dass du dann gelähmt bist? Ja. Boah, das ist ja also der, muss ich kurz thematisieren. Diese Stimme ist immer da. Frank, bitte. Es ist ein täglicher Kampf eigentlich. So. Und wenn ich als Rollstuhlfahrer unterwegs bin, dann ist die eben nicht mehr da. Okay. Ich habe gestern ja zu Susanne gesagt, okay, wenn ihr beide Spaß dran habt, dieses Rollenspiel zu spielen, ihr tut niemandem weh damit, macht es. So habe ich es gestern gesagt. Aber hier ist jetzt der Punkt, Frank, wo ich sage, stopp. Ja. Wenn ich höre, dass du dich vielleicht halb vor den Zug legen willst oder so, nur damit du geschafft hast. Ich bin noch vernünftig genug, das nicht zu tun. Ja, dann sag ich, geh zum Psychiater oder geh zum Psychologen. Und da war ich auch schon. Und der Psychologe hatte mir gesagt, kauf dir einen Rollstuhl. Ach. Den ich ja schon hatte. Genau so, nein. Also wenig Ahnung. Und ich habe ja die Wahl. Ich habe die Wahl zwischen einem Leben. Mhm. Ich habe ja mehrfach in meinem Leben alles, was damit zu tun hatte, verkauft und weggesperrt und weggeworfen. Aber es hat mich einfach nur depressiv gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich die Wahl. Ich kann sagen, okay, ich will entweder ein Leben ohne den Rolli, in Selbstverleumdung, Das habe ich jetzt verstanden. Ich würde gerne zum Schluss dich noch eine Frage stellen, Frank. Du bist, wie gesagt, sehr reflektiert, das höre ich. Und du hast ja da sehr, sehr viele Dinge schon überlegt. Wenn man so einen starken Drang hat, muss man darüber nachdenken, was für Ursächlichkeiten liegen in meiner Kindheit, in der Familie, im Erleben. Ja. Was ist es? Mhm. Das kann ich ehrlich gesagt nirgendwo festmachen, da wir keinen im familiären Umkreis oder im Freundesumkreis hatten, der behindert war oder irgendwas auch nur annähernd damit zu tun hatte. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Da kann ich überhaupt. Du stehst vor dir bemängeln. Selbst wie vor einem Rätsel. Ja. Ja. Also es gibt kein Schlüsselerlebnis, wo ich sagen könnte, okay, das war's, das hat irgendwas in mir ausgelöst, dass ich, was weiß ich, dass ich jetzt hilfebedürftig sein will oder so. Dass ich Aufmerksamkeit brauche. Wenn ich Aufmerksamkeit bräuchte, dann bräuchte ich das nicht zu Hause zu machen, ja. Mhm. Also, weil da ist niemand da, den sieht oder interessieren könnte. Jetzt haben wir ganz viele Argumente und Sichtweisen ausgetauscht. Und wenn ich noch zwei Dinge anfügen dürfte. Ja. Also zum einen diese moralische Sache, dass man halt wirklich Betroffenen ins Gesicht schlägt. Mhm. Ja. Das ist ja nicht meine Absicht. Ich will mein Leben leben und ich will es so leben, dass ich damit glücklich sein kann, dass ich sagen kann, okay. Vorleben? Nein. Moment, nicht missverstehen, nicht vorleben. Ich will es so leben, dass ich für mich glücklich sein kann, ja. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt einfach mal als Vergleichsding, wie viele Leute sitzen am PC und spielen Ego-Shooter in irgendwelchen Krisengebieten. Mhm. Die klatschen den Leuten in den Krisengebieten, die bei täglichen okay. Kriegen sterben auch insgesamt. Okay, das ist völlig klar, das ist noch ein anderes Thema. Ist. Also müssen wir klar, aber ich denke ähnlich, vergleichbar ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt viele Sichtweisen ausgetauscht. Bevor wir jetzt Schluss machen, würde ich gerne noch mal Barbara fragen, was du vielleicht abschließend noch mal sagen möchtest oder kommentieren möchtest zu Frank. Ich kann das nicht verstehen. Ich glaube auch nicht, dass er sich das so wirklich vorstellen kann, weil man es erlebt haben muss. Und ich wünsche ihm, dass er das nicht erlebt, was das wirklich in der ganzen Breite wirklich ausmacht. Das kann nämlich dahin führen, dass du die ganze Zeit dann im Bett liegst, dann sitzt du nicht mehr im Rollstuhl, sondern dass du dann einfach gar nicht mehr in der Lage bist zu sitzen, weil dein Po so kaputt ist, dass das gar nicht mehr geht. Was sich da alles noch drin aufbaut, ich glaube nicht, dass das bis ins Letzte durchdacht ist. Ich empfinde es wirklich so, als sei anderen, die es hören, ins Gesicht schlagen. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor, liebe Barbara und lieber Frank. Frank, du hast es jetzt sehr seriös erklärt. Wir haben dir unsere Empfindungen gesagt, die dich wahrscheinlich gar nicht überrascht haben. Wir lassen es einfach mal so stehen und trennen uns im gegenseitigen Unverständnis, so kann man es ja sagen. Ich möchte aber nochmal unterstreichen, wenn es so weit ist, dass du dir wirklich eine Verletzung zufügen willst, geh zum Psychiater und geh zu einem Psychologen. Nee, also ich hatte schon, wie gesagt, viele depressive Phasen auch deswegen. Und ich hatte mir damals nichts sehnlicher gewünscht, als, was weiß ich, als ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Habe mir sehnlichst gewünscht, ich wäre, ich sag mal in Anführungszeichen, nur schwul oder transsexuell. Irgendwas, was halt gesellschaftlich auch akzeptiert ist. Aber es war halt leider nicht so. Ne? Und das kann ich... Für mich ist das ja auch ein Rätsel, wo das herkommt. Ich würde dir gerne oder möchte dir sehr gerne auch noch jetzt ein abschließendes Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Frank. Ja? Und mit sehr gut. ganz kurz noch was anbringen zu den Reaktionen, die jetzt gestern und heute so gekommen sind. Aber wir haben doch eigentlich jetzt so alles ausgetauscht. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Wir haben jetzt sehr lange schon geredet miteinander. Okay. Ich glaube, die wichtigsten Argumente und Sichtweisen haben wir ausgetauscht und wir trennen uns voneinander. Von Barbara verabschiede ich mich. Vielen Dank für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung, liebe Barbara. Alles Gute wünsche ich dir. Und Frank, dich bitte ich aufzulegen und du wirst von der Sabine, das ist heute Nacht meine Psychologin, angerufen gleich. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Gut, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, wir werden sehr gespaltener Meinung bleiben und wir sind natürlich auch befremdet, die meisten von uns, über das, was wir da gehört haben, weil in dieser Tragweite haben wir es gestern nicht gehört. Und ich hoffe, dass vielleicht auch noch ein Anstoß jetzt von Sabine kommen kann, die dem Frank vielleicht irgendwas noch sagen kann. Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir weiter mit der Marina. Und Marina ist 24. Guten Morgen, Marina. Hallo. Hallo, Marina. Ja, ein interessantes Thema gerade gewesen. Vielleicht ganz kurz deine Meinung dazu. Wir müssen es nicht weiter groß ausdehnen, aber so spontan, was sagst du dazu? Also ich bin ehrlich gesagt geschockt, dass es überhaupt so etwas gibt. Mhm. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es überhaupt so etwas in der Art gibt. Und dadurch, dass ich halt auch im Krankenhaus gearbeitet habe und auch weiß, wie schwer es ist, gerade den behinderten Menschen im Alltag und im Umgang auch mit anderen, bin ich da wirklich etwas, irritiert. Mhm. Wir haben vorhin hier in der Redaktion auch noch ein bisschen weiter über diese Thematik gesprochen und haben so gefragt, ja, wie kommt es, dass Menschen sich dann gekränkt fühlen, wenn andere so einen Fetisch haben? Und dann kam so als Beispiel, wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, ob es es gibt, aber wir nehmen das mal an. Ich meine, wir lernen hier ja, dass es alles gibt und die verrücktesten Sachen. Wenn jemand als sexuellen Fetisch hat, dass er krebskrank sein will, kann ich gut verstehen, dass alle Menschen, die krebskrank sind, sich da schon sehr gekränkt fühlen und fassungslos sind. Ja, das ist klar. Mhm. Also, ich weiß nicht. Liebe Marina, aber zu dir und zu deinem Thema. Ja, genau. Es hört sich auf den ersten Blick etwas ziemlich einfach an, sage ich mal. Und zwar ist es ein Vereinskollege, der 20 Jahre älter ist als ich und mit dem lief, sage ich mal, etwas. Was für ein Verein ist das? Das ist ein Tischtennisverein. Ah ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so, dass er schon seit fast einem Jahr im Scheidungsjahr lebt. Und der hat eigentlich auch eine Tochter, die ja fast genauso alt ist wie ich. Und dadurch ist es halt eben alles ein bisschen schwierig. So, naja, und am Anfang war es halt alles ziemlich schön und Komplimente und Geschenke und Restaurantbesuche und keine Ahnung was. Ja, und bis er dann irgendwann gesagt hat, ich bin viel zu jung und eigentlich sollte er zwar glücklich mit mir sein, aber er ist es nicht und damit ist der Kontakt abgebrochen. Ach. Und wie? Und nun weiß ich nicht, was ich fühlen soll, wie ich ihm gegenüber überhaupt stehen soll. Und wie lange war der intensive Kontakt zwischen euch beiden? Das war nicht lange. Das war vor Weihnachten. Ach so. Ich sag mal einen Monat. Ist es zu intimen Kontakten auch gekommen? Ja. Ja. Wie viel Mal? Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Nee, aber das waren halt schon etliche Male. Und es war halt aber wirklich so schön, nicht, dass ich es sagen kann. Es hat sich nur darauf beschränkt. Auch von seiner Seite aus nicht. Also man hat wirklich auch die emotionalen Momente von ihm. Ja, das wollte ich da fragen. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass zu dieser Zeit bei ihm auch mehr Herz im Spiel war? Ich denke schon. Und jetzt sagt er, nee, eigentlich bist du zu jung. Genau, also er sagt, er hat mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich eben zu jung bin. Und und damit war es das. Und nun habe ich ihn nochmal drauf angesprochen, ob wir nicht nochmal drüber reden wollen. Und da kommen dann halt etliche Ausreden wie, er muss zum Geburtstag, er muss arbeiten, ja, halt das Übliche. Ich würde im ersten Moment sagen, es ehrt ihn, dass er so groß und weise da rangeht, nach dem Motto, du bist zu jung und ich versaue dir vielleicht deine Entwicklung und so weiter. Mhm. Aber ich glaube dem Knaben nicht so recht. Ja, es ist halt auch wirklich die Frage, weil... Ich meine, es sind 20 Jahre, es ist schon eine ganze Menge, aber es ist auch nicht so megamäßig. Wenn er jetzt 74 wäre so und du bist 24, dann würde ich auch sagen, na komm, lass mal die Finger davon. Aber genau, das ist es halt. Ich meine, für mich ist es halt wirklich kein Problem. Aber genau, wenn es für dich kein Problem ist, wenn das ganz klar von dir rüberkommt, dann wäre mir das an seiner Stelle... Wäre mir das egal mit dem Alter, wenn ich das Gefühl hätte, die Emotionen und die Herzensbindung stimmt. Oder schämt er sich vielleicht in seinem Umfeld für dich? Das weiß ich nicht, weil wie gesagt, er hat auch mit unter anderem die Ausrede, sage ich mal, genommen, dass er in dem ganzen letzten Jahr, also quasi im Scheidungsjahr, ja auch keine andere feste Beziehung auf die Reihe gekriegt hat. Und er meint, dass es halt wirklich an ihm liegt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er nur seine Freiheit momentan ausleben will. Es kann auch sein, dass das wirklich es für ihn nicht wirklich stimmt zwischen euch beiden und er das mit dem Alter vorschiebt als Grund. Kann ja auch sein. Die Variante muss man ja auch bedenken. Das kann sein. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt sehen wir uns nämlich heute Abend. Soweit ich weiß, fährt er nämlich auch hin und der holt mich auch vorher ab. Weil es einfach nur auf dem Weg halt zusammenliegt. Da fahren wir meistens zusammen. Und da seid ihr alleine im Auto? Genau. Plus, ja. Ich will es aber nicht im Auto direkt ansprechen. Wie viel Mal hast du denn jetzt schon das Gespräch diesbezüglich gesucht? Gute Frage. 2-3 Mal seit dem letzten Kontakt. 2-3 Mal. Und dann ist er dem aus dem Weg gegangen? Aber er hat auch, oder was hat, er hat immer nur gesagt, wegen des Alters? Genau, wegen des Alters, wegen dem, dass es wohl an ihm liegt und dass er keine Beziehung momentan auf die Reihe kriegt und ja, das Ganze halt eben. Und zudem kam auch noch der Satz, eigentlich müsste er ja mit mir glücklich sein, weil ich ja so jung und hübsch bin. Ich sage, naja, dann fehlt da wohl einiges. Und dann meint er, nee, da fehlt gar nichts, es liegt nur an mir, also quasi an ihm. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ich möchte jetzt natürlich auch nicht als dummes, junges Mädel dastehen, das ihm hinterher rennt. Weil sich meine Gefühle momentan zwischen Wut, Trauer und... Der weiß definitiv, was du möchtest, ne? Das habe ich ihm so gesagt, ganz ja. klar, ne? Ja, meiner Meinung nach schon. Und hast du ihm auch gesagt, dass das... Also ich frage es nochmal, du hast es gerade schon erwähnt, aber ich frage es trotzdem nochmal. Du hast gesagt, dass für dich der Altersunterschied kein Problem ist. Genau. Und du gerne mit ihm zusammen wärst. Genau. Das hast du ihm so klar gesagt. Ja. Und da kam von ihm unter anderem dazu auch noch der Punkt, ich wäre doch jung, ich hätte eher einen jungen Prinzen verdient und ich will doch bestimmt irgendwann auch heiraten und Kinder kriegen. Weißt du, Marina, ich möchte dir raten, wenn du das schaffst und aushältst, nichts mehr zu machen. Okay. Wenn du es schaffst. Also komplett ganz neutral, ja, wie vorher. Ja, finde ich schon. Er weiß Bescheid. Wenn da noch irgendwas los ist, könnte er auf dich zugehen. Mhm. Wenn du es überhaupt nicht aushältst, kannst du es noch ein einziges Mal ihm sagen, dass das Alter für dich keine Rolle spielt und du fragst ihn jetzt nochmal und damit aber das letzte Mal, ob das definitiv seine Meinung jetzt ist. Mhm. Und wenn er dann sagt ja, und dann ist es aber wirklich endgültig. Entscheide, beide Varianten sind okay. Okay. Aber dann ist Schluss. Also dann darfst du auf keinen Fall nochmal mit ihm darüber reden. Das ist kränkend, das ist traurig, weil du bist ja verliebt in den Mann. Mhm. Und man kann nur mutmaßen, was da los ist mit dem. Ich glaube dem das nicht, dass es wegen des Alters ist. Also entweder liebt er dich nicht oder er schämt sich vor seinen Kumpels oder der Familie oder seinen Nachwuchs. Ich weiß es nicht, was da los ist. Mhm. Das vermute ich halt eben auch, aber das kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen irgendwo. Letztendlich ist es dann auch egal. Vielleicht kriegst du die wirkliche Wahrheit sowieso nie raus. Das erzählt er dir ja nicht. Entscheidend ist ja sein endgültiges Verhalten. Und das endgültige Verhalten heißt, nein, ich will dich nicht. Warum auch immer. Mhm. Und dann muss man mit erhobenem Haupt aus so einer Sache rausgehen. Man darf da nicht klammern und baggern. Das macht einen klein und mickrig. Und man erreicht sowieso nichts. Mhm. Also wenn du schaffst, mach gar nichts mehr. Das wäre das Souveränste. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, und sonst, wie gesagt, einmal noch und dann aber ist Schluss. Mhm. Tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Okay. Noch eine Frage. Ja, aber danke für den Tipp. Ja, gerne. Noch eine Frage. Während dieser Zeit, während das gelaufen ist, war das ganz geheim? Ja. Ah, ja. Also es wussten weder seine Freunde, noch die Vereinskollegen, noch meine Freunde. Hat er vielleicht auch vor dem Verein Angst? Das kann schon sein. Allerdings, wir hatten jetzt letztens auch einen Mädelsabend, sag ich mal. Hm. Die Frauen sind aber fast alle vergeben bzw. verheiratet, sind auch alle in seinem Alter eher. Hm. Und die haben selbst von sich aus mir vorgeschlagen, warum ich denn nichts mit ihm anfangen möchte. Weil er jetzt gerade frei ist und du auch frei bist. Ja, genau. Ja. So nach dem Motto. Ich sag, na, was ist denn mit dem Altersunterschied? Ja, sagen sie, na, ist doch kein Ding. Ja. Ja. Also von daher, das war halt das Interessante, aber das habe ich ihm natürlich auch noch nicht erzählt. Nein, das musst du aber nicht erzählen. Nee. Nein, das verändert auch nicht seine Meinung mehr. Nein, nein. Wir haben alles besprochen, Marina. Alles klar. Alles danke. Gute, viel Glück wünsche ich dir. Noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:33 0800 220 5050. Thorsten ist 30. Guten Morgen, Thorsten. Hallo, Thorsten. Du bist Thorsten, ich bin Domian. Ja, hallo, hier ist Thorsten, Entschuldigung. Passiert schon mal. Thorsten, okay. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's eigentlich darum, ja, mein Leben dreht sich hauptsächlich um Sex. Ich will jetzt nicht sagen sexsüchtig, weil das so negativ belastet ist, aber... Was heißt denn das, es dreht sich hauptsächlich um Sex? Wie oft, wie viel Sex mit wie vielen Menschen hast du? Ja, im Vorgespräch gerade mit deinem Mitarbeiter... hat er mir gerade eine krasse Zahl gesagt. Ich war selbst überrascht, ich hatte das noch nie hochgerechnet. Aber seit ungefähr 10 Jahren bin ich halt sehr, sehr aktiv. Und auf welche Zahl seid ihr gekommen? Also er hat 2000 gesagt. Ich hab zwar, also ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber wenn man ganz grob hochrechnet, so 2-3 in der Woche und je nachdem auf was für eine Party, also man muss das sagen, weil ich bin ein schwuler Kerl aus Köln. Ja. Und da ist es nicht schwer, Sex zu haben. Ja. Da und wenn man auf einer Veranstaltung ist oder je nachdem, welcher Location man ist, hat man auch mal an einem Abend 4-5 Kerle. 4-5 Kerle? 4-5 Kerle in einer Nacht? ja, das kann schon mal sein. Und deswegen habe ich das, ich habe das nie so hochgerechnet. Und dann meinte er ja, wenn man das seit 10 Jahren macht und 5 Kerle die Woche, es gibt auch mal eine, mal vielleicht eine Woche, wo ich keinen Sex habe. Aber das, ja, Ich gehe mir davon aus, Thorsten, dass du in den letzten 10 Jahren keine Liebe erlebt hast. Ja, doch. Ja, so halb. Also ich war 6 Jahre in einer Beziehung. In den letzten 10 Jahren warst du 6 Jahre ja, in einer Beziehung. Ich muss aber dazu sagen, ich war nicht eine Woche treu. Hm. Hat die Beziehung das mitbekommen? Offiziell nicht. Nee. Hm. Na, es gibt ja auch so Beziehungen, wo man sich also freie Hand lässt. Offiziell nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, er wusste es. Hm. Also ich hätte es gewusst. War das denn dann überhaupt eine Liebesbeziehung, was man so sich unter Liebe vorstellt? So meine Wertevorstellung eigentlich nicht. Ja. Also deine Wertevorstellungen wären dann auch Treue, wenn die große Liebe da ist? Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich kann nicht teilen. Also ich wäre keine Person für eine offene Beziehung. Aber ich habe auch bis jetzt noch nie festgestellt, dass ich treu sein kann. Also ich glaube, Herr Thorsten, wenn man, das ist keine moralische Beurteilung. Ich glaube, wenn man so exzessiv Sex hat, ist man irgendwann unfähig, sich auf einen Menschen einzulassen und den zu lieben. Du bist es so trainiert jetzt, immer den schnellen und neuen Kick sucht. Und irgendwann hat das Herz gar keine Zeit mehr, sich Es ist ja nicht so, als hätte ich jeden Tag mit einem fremden Kerl Sex. Also, es kommt auch schon mal vor, dass ich mich mit einem gleichen Kerl, 5, 6, 7, 8 Mal treffe. Okay, aber es sind reine Sexkontakte dann? Meistens schon. Ja. Also, klar, hin und wieder gucke ich mich auch mal ein oder ich empfinde da ein bisschen was, aber dann beende ich das auch meistens ganz schnell. Schützt du dich denn auch immer? Ja. Absolut immer. Also ich bin bis jetzt gesund, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Bei den vielen Kontakten ist die Gefahr natürlich riesig, ist ja klar, ne? Für jede Art der Geschlechts- und schwerwiegerenden Krankheit. Das ist ja klar, ne? HIV, Syphilis und all den ganzen Kram, den man sich holen kann. Natürlich. Ich weiß. Ich sag's mir nochmal. Ich weiß, dass ich ein hohes Risiko eingehe. Selbst wenn man sich schützt, kann es ja mal schief gehen. Natürlich, natürlich. Das weiß ich schon. Also das ist ein Thema, da sind wir uns einig, dass du dich natürlich so gut wie irgend möglich schützen musst. Aber die andere finde ich genauso wichtig. Ich habe Sorge, dass deine Psyche, deine Seele degeneriert dabei. Ich sage es nicht moralisch. Moralisch urteile ich da gar nicht drüber. Ich glaube einfach, dass du dir damit langfristig, du bist ein junger Kerl von 30, du wirst irgendwann auch mal eine gute Zeit mit einem anderen Typ haben, mit einem Mann haben, dass du dir das verbaust. Und das irgendwann in der Einsamkeit endet, wenn du älter wirst. Ja, ich habe so ein bisschen Angst oder Sorge, dass wenn ich alt bin, es ist ja jetzt schon, selbst wenn ich eine Grippe habe, kommt ja keiner von meinen One-Night-Stands vorbei und bringt mir eine Suppe. Kein Mensch, die sind dir alles scheißegal. Genau. Die interessieren sich für deinen Schwanz, wir wollen es so ausdrücken. Ja, so ist es. Ja, ist so. Ja. Mhm. Und das ist das, was ich dann zwischendurch vermisse. Mhm. Klar kuschelt man mal auch mal Sex oder so. Aber das hat ja nichts zu sagen. Aber es hat ja nichts mit wirklicher Nähe zu tun. Wann hast du denn das letzte Mal so einen Hauch das Gefühl gehabt, ich bin verliebt? Vor 3 Jahren ungefähr. Das ist lange her. Ja. Und wie lange hat es dann gedauert von dem ersten Gefühl, bis du mit dem in der Kiste warst? 2 Tage. Wie viel? 2 Tage. 3 Tage. 2 Tage. 2 Tage, viel zu kurz. Muss viel länger sein. Finde ich, man muss sich da lange... Man muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt so an, als könnte ich nichts dafür, aber egal wie ich begegne, wir landen immer im Bett. Ja gut, du forcierst das natürlich auch. Das ist ja ein Ritual, ein Spiel, was du da spielst, wo du ja, Meister schon, bist jetzt. Da war ich schon 13, da hat das schon angefangen. Ja, ja. Es hat sich immer um Sex gedreht. Ich kann dir nur raten, Thorsten, dass du versuchst, wenn du das noch kannst, das zu reduzieren und in dem Moment, wo du dich in jemanden verliebst, erstmal das Thema Sex ganz zur Seite schiebst und dich mit dem Menschen beschäftigst. Mit dem kannst du auch noch nach 8 Wochen zum ersten Mal ins Bett gehen. Das ist dann auch noch. Was mache ich denn in diesen 8 Wochen? Du sollst dich auf dieses Verliebtsein konzentrieren. Du hast immer noch eine gesunde Hand, wenn es gar nicht mehr aushält. Wenn du das nicht schaffst, ist das, finde ich, wirklich auch bei dieser enormen Menge von Menschen auch ein Fall für einen Therapeuten, dass du dir da vielleicht ein bisschen Unterstützung holst. Ja, ich lasse mir ja schon nachsagen, dass ich sexsüchtig bin. Deswegen wollte ich eben nicht sagen, dass ich sexsüchtig bin, weil bloß das so negativ belastet. Ja, ne? Das geht ja jetzt hier nicht nur in den Bereich der Sexualität. Das hat ja auch viele Ursachen, warum das bei dir so ist. Insofern wäre eine therapeutische Begleitung gar nicht so schlecht für dich. Schaden kann es nichts. Ja, aber ich habe jetzt auch, also ich muss ja sagen, ich habe kein Kindheitstrauma. Nein, oder so. Muss ja auch nicht sein. Ich will dir das nicht aufreden. Wenn du da sagst, nee, das ist mir noch zu krass, ich gehe nicht zum Psychiater oder Psychologen, dann versuche dich selbst etwas zu trainieren und versuche das etwas runterzufahren und bemühe dich mehr auch um Freundschaften, dass du Freundschaften aufbaust zu Menschen, müssen ja nicht nur Männer sein. Und wenn du dich verliebst, dass du da wirklich mit Vorsicht und zarter Hand rangehst. Das ist jetzt nur so ein Wegweiser, den ich dir sagen kann. Mehr kann ich dir gar nicht sagen. Nee, das hört sich auch super an. Ich bin auch nicht nur bereit dazu, sondern ich würd mir das sogar wünschen, zu jemandem diese Nähe aufzubauen. Aber das Problem ist, die wollen dann auch immer was von mir. Ja, weil du auch genau immer in dem Klientel dich aufhältst, die genauso ticken wie du. Nee, ich meine jetzt nicht sexuell, dass die was von mir wollen, sondern die wollen dann, die fragen mich Sachen, die wollen Nähe. Und das kann ich nicht ertragen. Ich mag das nicht. Ich habe dann eher das Ungezwungene und Spaß haben. Thorsten, ich müsste mich jetzt wiederholen. Ich kann dir nichts weiter sagen als das, was ich gesagt habe. Plus dem Zusatz, wenn du das alleine nicht irgendwie hinkriegst, dann such dir ein bisschen Beratung von außen. Ich kann dir noch mal findet man denn sowas? Ich gebe dir mal meine Psychologin noch. Die kann dir sicher auch noch einen ganz guten Rat an die Hand geben und noch eine Adresse und dann kannst du irgendwann für dich frei entscheiden, ob du es machst oder nicht. Okay? Okay. So machen wir das. Lieber Thorsten, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. Und hier ist der Mike, 30, ja. Guten Morgen. Hallo Mike. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich zu dir in der Sendung gekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ja, gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Dankeschön, sehr nett von dir. Wünsche ich dir natürlich auch. Was geht's bei dir, Mike? Mein Thema ist das, ich wollte mich da eigentlich zu deiner letzten Sendung schon melden. Es ging um das Jahr 2013. Ja. Ich muss dazu sagen, dieses Jahr 2013 war einer meiner schlimmsten Jahre, die ich hatte. Hm. Hat eine kurze Vorgeschichte. Ich habe halt schon seit über 15 Jahren eine Schuppenflechte, die nie heilbar ist. Ich habe sämtliche Methoden ausversucht, ist alles nicht angeschlagen. Und im letzten Jahr ist es halt immer noch ein bisschen schlimmer geworden. Beschreibst du mal den Grad deiner Schuppenflechte, wie du am Körper aussiehst und wie sich diese Flechte bemerkbar macht? Also es hat damals vor vielen Jahren angefangen, dass es auf dem Kopf hat angefangen zu schuppen. Ne, da hat man ja natürlich dann halt immer wieder Vorwürfe von Verwandten bekommen, ob man sich dann die pflegen würde am Kopf etc. Ne, und das hat sich jetzt über die Jahre weiterentwickelt, über den ganzen Körper. Also das Gesicht ist derzeit komplett rot. Mhm. Also ich habe rote Pickel, rote Stellen. Der Oberkörper vom Bauch, die Füße. Also rot und juckt sehr stark? Also jucken überhaupt nie, weil die nennt sich jetzt auch nicht Schuppenflächen direkt, sondern Psoriasis. Das ist nochmal eine verhärtete Form, die einfach weiter über den Körper geht. Das heißt, das sieht nur nicht gerade sehr schön aus, aber es tut auch nicht weh. Naja, jetzt kommt leider der nächste Punkt. Es ist im letzten Jahr, im August, ist noch dazugekommen, dass mein Vater mit relativ jungen Jahren, also mit 53, verstorben ist. Mhm. Was dann vermutlicherweise bei mir nochmal einen anderen Schub ausgelöst hat. Und zwar ist noch dazugekommen, das nennt sich Psoriasis Arthritis, also sprich eine Rheumaerkrankung. Rheumaerkrankung? Ja, Rheumaerkrankung. Da kommen jetzt die Schmerzen ins Spiel. Also ich bin Verkäufer, muss ich dazu sagen, auf Wochenmärkten. Stehe also den ganzen Tag und hatte immer regelmäßig Schmerzen und hat es aber immer darauf bezogen auf der Arbeit. Und nach der Beerdigung meines Vaters hatte ich dann einen Tag, wo es so schlimm war, dass ich zu meinem Chef gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss zum Arzt. Die haben mich dann sofort ins Krankenhaus eingewiesen, wo ich dann auch 6 Wochen am Stück war, untersucht worden bin und da wurde das eben festgestellt, weil eben meine Fuß, also für meine Füße, diese Zehen, sind alle angeschwollen. Und dort wurde das eben in der MRT-Röhre eben festgestellt, dass das eben eine Rheumaerkrankung ist. Das heißt, also durch diese ganzen Gelenke sind befallen. Das heißt, du hast die Rheumaerkrankung verbunden mit den Schmerzen und du hast optisch sieht man die Schuppenflechte. Nur Zwischenfrage, du sagst, du arbeitest auf einem Wochenmarkt. Hat dein Arbeitgeber da nicht Probleme, wenn du so aussiehst, wie du aussiehst, dass die Kunden verschreckt werden? Eher gar nicht, eigentlich gar nicht. Ja, es ist gut, ich frage nur so, die Menschen reagieren ja oft so komisch. Ja, ich meine, hat zwar Fragen, aber ich bin eigentlich in der Hinsicht sehr selbstbewusst. Also mich stört es eigentlich nie, jetzt durch die Weltgeschichte zu gehen. Das ist mir eigentlich relativ egal, was die Leute von mir denken. Es ist einfach nur die Zukunft eben. Die macht es einfach jetzt ein bisschen schwieriger, weil es halt so, ich habe halt in der Familie, also sprich mit meinem Vater, habe ich in der Beerdigung Leute kennengelernt, also sprich meinen Onkel, den ich jetzt nie so in Kontakt hatte, der ebenfalls diese Erkrankung mit sich führt. Der hat mich im Krankenhaus auch besucht und hat mich da ein bisschen beraten, wie es halt bei ihm im Leben beeinträchtigt ist. Also er selber ist arbeitsunfähig und das steht jetzt derzeit bei mir im Raum halt auch, was eben passieren kann. Das heißt, weil das ist ja noch weiter fortgegangen, es sind meine Zähne befallen, also mein Kieferbereich ist mittlerweile angeschlagen. Da fallen jetzt demnächst alle Zähne raus. Also ich werde operiert unter einer Vollnarkose. Moment, das ist auch eine Folge von dieser Rheumaerkrankung? Ja. Das hab ich noch nie gehört. Ja. Dass die Zähne sind befallen durch eine Rheumaerkrankung. Das Problem ist ja eine Knochenerkrankung. Und eine Knochenerkrankung, Jeder Knochen kann befallen sein. Das ist bei mir auch so weiterentwickelt. Also bei meinen Händen ist es so, dass viele Finger mittlerweile angeschwollen sind. Schmerzen sind kaum bewegbar. Was bekommst du? Kriegst du eine Cortisontherapie oder? Die hatte ich dort bekommen, ja. Hat auch sehr gut angeschlagen. Also es war alles weg gewesen von meiner Schuppenflechte. Ich habe gedacht, Wahnsinn, alles super. Und wenige Tage später ging das halt an wieder. Nachdem das abgesetzt worden war, wahrscheinlich. Ja, weil man darf dann nur eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Ruft ja geradezu das ist völlig augenscheinlich. Dein Vater stirbt sehr früh. Und dann bricht diese Erkrankung auch noch aus. Das heißt, bei beiden Erkrankungen, so körperlich sie auch sind und so ernst man sie auch körperlich nehmen muss, spielt ja die Seele eine ganz große Rolle. Richtig. Bist du denn parallel auch bei einer psychiatrisch-psychologischen Behandlung? Nee, einfach noch nicht, weil ich habe das im Krankenhaus versucht gehabt, weil es auch darum ging, einfach da nochmal drüber zu reden, was man halt in der Zukunft für Beeinträchtigung hat, wie man das halt besser verkraften kann im Leben. Ich werde sicherlich in Anspruch nehmen, wenn dann, sag ich mal, alles soweit behandlungsmäßig bei mir jetzt abgeschlossen ist. Ich habe ja jetzt demnächst nochmal einen Krankenhausaufenthalt vor mir mehrere. Also wie gesagt, die Zahn-OP, wo alle Zähne verschwinden. Und dann geht es ja weiter, bekomme ich ja noch anschließend eine Chemotherapie. Das ist eben dann für das Rheuma eben, für die Gelenkerkrankung, die ich dann bekomme. Dann hat es sich aber wirklich voriges Jahr im Jahre 13 sehr heftig erwischt. Ja. Sehr heftig. Und du hast gerade gesagt, das steht dann auch an, dass du in absehbarer Zeit nicht mehr arbeiten wirst können? Also ich hoffe es natürlich nicht, weil das ist jetzt schon, wie gesagt, seit September bin ich jetzt krank. Es ist einfach nur belastend, weil, wie gesagt, das hatte ich immer eigentlich schon 12-Stunden-Tag und das von Dienstag bis Samstag, hatte dann die anderen Tage frei. Und man hat sich da eigentlich so einen Rhythmus aufgebaut gehabt und das fehlt einem irgendwo. Wie lebst du? Bist du Single? Ich bin Single, ja. Ich lehne jederzeit die Beziehung derzeit ab. Ich hätte ja so zweimal die Möglichkeit gehabt, eine Beziehung anfangen zu können, aber ich will einfach meinen Fokus einfach auf meine Gesundheit richten, weil. Das ist ja nur auch eine schwere Zeit. Du hast auch deinen Vater verloren und die schweren Erkrankungen. Hast du denn ein paar, vielleicht ein oder zwei Menschen, die dich so freundschaftlich begleiten? Ja, also hauptsächlich auch die Familie. Also sprich meine Mutter, ich habe zwei Geschwister, die da eigentlich auch ganz gut hinterstehen und halt auch im Kumpelkreis. Also ich habe die ja alle aufgeklärt darüber, weil die Leute, es ist halt auch die Unsicherheit. Ne? Die Leute sehen eng und denken, was hat der? Ja, ist das ansteckend? Die haben Angst, sich anzustecken, ekeln sich vielleicht davor oder was auch immer. Ja. So, und dann versuche ich natürlich, ich bin in so einer Hinsicht eigentlich immer offen und tu halt auch frontal den Leuten dann eben meine Meinung ins Gesicht sagen, dass sie halt von mir gerne Angst haben müssen. Und dass es halt eine Erkrankung ist, die einfach ist. Ich muss dir auch sagen, dass du für das, was du jetzt da als uns erzählt hast, sehr, sehr gefasst und sehr tapfer klingst. Da wäre manch einer schon wirklich noch mehr am Boden zerstört. Dich hat's ja schon erwischt, das kann man ja so sagen. Ja, definitiv. Aber es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung, dass gewisse Therapien anschlagen. Es besteht vielleicht Hoffnung, wenn du auch noch an eine Psychotherapie gehst, dass das zumindest das Ganze etwas verzögert oder abfedert. Also so ganz also es gibt da schon viele Hoffnungsschimmer, auf die man sich konzentrieren kann. Ja, natürlich. Also der Gedanke, oder besser gesagt, ich weiß im Kopf, dass es nicht heilbar ist. Also es ist nicht aufhaltbar. Das ist da. Aber es wird halt eben abgefedert versucht. Wie gesagt, das wird mit MTX-Behandlung, die ich dann geplant bekomme. MTX, was heißt das? Das ist eine Chemotherapie. Ah, Chemotherapie, ja. Das hat man früher Blutkrebspatienten in einer höheren Dosis gegeben. Oder auch heute noch. Also es ist eine reine Chemotherapie, die halt auch Krebspatienten bekommen. Aber als Rheumapatient bekommt man die in einer geringeren Dosis und das wird halt dann einmal in der Woche in Form einer Spritze oder halt in einer Tablettenform gegeben, was aber halt sehr hohe Nebenwirkungen eben hat. Also angefangen mit häufiger Übelkeit, Probleme in den inneren Organen, die befallen werden können. Also mein Onkel hat es betroffen mit der Leber, obwohl er nicht einen Schluck Alkohol trinkt, ne? Ja, das heißt, also das jedes Medikament, was vielleicht eine große Wirkung hat, kann auch eine schlimme Nebenwirkung haben. Richtig. Das ist leider, dass man das Risiko dann in Kauf nehmen muss. Noch eine Frage zu den Zähnen. Dir fallen wirklich alle Zähne raus? Die müssen alle weg? Die müssen alle weg. Also ich war im November letzten Jahres, Ende November war ich in der Zahnklinik gewesen. Ich habe ja auch eine tierische Zahnarztangst, was dann auch da hinzukommt. Und da hat auch der Zahnarzt gesagt, Gott, da ist einfach nichts zu machen. Man könnte es lassen. Dann fällt alles raus und dann ist eben der Nachteil, dass das NTX dann eben dort weiter eine Nebenwirkung anbringen kann. Achso, bekommst du denn dann ein komplettes neues Gebiss? Ja, also es ist natürlich dann, ne, künstlich ist alles dann. Also es ist künstlich, aber worauf ich hinaus will, ein komplettes Gebiss, was ordentlich sein soll und es soll ja auch sitzen und gut aussehen, kostet dann eine Menge Kohle. Zahlt denn die Krankenkasse das wenigstens? Also bis jetzt das, was bisher in der Vorsprache kam, weil es ja eine akute Erkrankung ist, kommt dann noch hinzu, eine chronische Erkrankung ist, tut da im größten Teil die Krankenkasse eigentlich das übernehmen. Na, Gott sei aber Dank. Da ist bisher noch keine Kostenaufstellung geschehen, also das passiert erst nach dem Krankenhausaufenthalt. Und das ist eben der Vorteil, dass es eben als chronische Erkrankung ja anerkannt ist, schon seit einigen Jahren. Also lieber Mike, wir drücken dir alle, die wir jetzt zugehört haben, drücken dir die Daumen, dass es nicht so schlimm wird, wie es jetzt gerade sich alles anhört mit der Chemotherapie und so weiter. Wir drücken dir die Daumen, dass sie anschlägt, die Therapie, und dass du im Jahr 14 ein bisschen mehr zur Ruhe kommst und dann auch wieder Licht am Ende des Tunnels siehst. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Danke. Alles Gute. Alles Gute wünsche ich. Danke, Domian, fürs Zuhören und mach weiter so. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, Mike. Ciao. Ciao. Ciao. Und um 1.51 Uhr begrüße ich den Ben. Und der Ben ist 20. Hallo, Ben. Hallo, Domian. Ben, bitte Radio, Fernsehen ganz ausschalten. Okay, sorry. Ja. So, ja, es geht um Folgendes. Also ich würde ganz gerne erstmal kurz zu den Fetisch sagen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Weißt du, wen ich meine? Ja, genau. Genau, das geht nämlich, ich bin der Escort. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Fetische, also. Moment, du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich habe kein Wort verstanden jetzt. Also, okay, so besser? Du möchtest zu dem Frank was sagen, zu dem Fetisch der Behinderung. Genau. Ja. Also ich bin Escort und also ich gern schaffen. Ach so, du bist ein bisschen... Genau, das erzähle ich dir jetzt nach dem Fetisch. Ich wollte nur ganz kurz dazu was sagen, weil ich dazu viel Ahnung habe. Es gibt ganz viele Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Fetischen, wirklich ganz kranke Fetische auch. Das glaube ich. Und das lerne ich in diesem Job, den ich schon echt lange mache, lerne ich da immer mehr zu. Und also wir erklären mal eben, du sagst, ich bin Escort. Escort heißt, ich darf es so sagen, eine männliche Hure. Genau. Ja, ein junger Kerl, wie du bist, 20 Jahre habe ich gesagt, wie lange machst du es schon? 4 Jahre jetzt. Sehr früh angefangen. Wie kam das? Sehr früh angefangen. Also es kam daher, ich habe irgendwann mal so richtig gemerkt, dass ich schwul geworden bin. Ich habe dann halt auch schwule Freunde kennengelernt, bin relativ früh in die schwulen Szene gekommen, Ende 14 knapp. Die mir dann halt alles gezeigt haben, habe ich halt auch ein paar Freunde kennengelernt, die halt das auch machen. Die waren natürlich schon ein bisschen älter. Ja, und ich wollte das halt auch mal mehr ausprobieren. Ich habe das auch ausprobiert und kam da so schnell, beziehungsweise bis heute gar nicht da raus. Wie arbeitest du denn in einem Club? Jetzt zur Zeit wieder in einem Club. Es gibt auch Agenturen und sowas. Man kann das auch über das Internet machen. Das habe ich zuerst gemacht, weil ich halt dann noch sehr jung war und in den Club nicht reingekommen bin. Und du bedienst hauptsächlich Männer oder nur Männer? Nur Männer. Nur Männer. In welcher Altersspanne von bis? ja, von 18 bis 80. Also es kommen jetzt keine 80-Jährigen, aber es gab auch mal einer, der war 70. Ja. Aber so das Alter spielt eigentlich dort keine Rolle. Es gibt da echt sehr viele, die auch ganz alt sind. Jetzt hast du gerade uns natürlich neugierig gemacht. Du sagst, aufgrund deiner Berufserfahrung, so kann man das ja nennen, bist du konfrontiert mit sehr vielen abartigen Fetischen der Menschen. Ja. Vielleicht sagst du mal in ein paar Stichworten, auf was Menschen, Männer, vielleicht auch sehr angesehene Männer, wahrscheinlich hast du im Kundenkreis auch Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, auf was die so stehen. Was ja, fast abartig. Pädophil gibt es zum Beispiel, ne? Bitte? Das ist ja pädophil, es gibt ja ganz viele, die auf Kinder stehen. Ja, das ist natürlich das Allerschlimmste. Ja, das ist das Allerschlimmste. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich hatte mal zum Beispiel einen Kunden, also in dem Escort, da macht man nicht nur den Sex mit Männern, sondern es gibt da, wie gesagt, diese Fetische. Ne? Ich hatte mal einen, der hat irgendwie Heuschrecken mitgebracht und so Bienen, die sollte ich zertreten, hab dafür 100 Euro bekommen. So. Du solltest die Tiere zertreten? Ja, nur zertreten. Das ist ja völlig irre. Und das machte den an? Das machte den an. Genau. Und der wollte gar keinen Sex mit dir. Der wollte nur, sehen, wie du das machst. Genau. Der hat dieses Knacken irgendwie geliebt. Musstest du dabei nackt sein? Nee, gar nicht. Nicht mal das? Ja, es ist völlig irre. Hat dich das hast du sowas denn auch schon mal gehört? Mit diesem, mit dem Behindertenfetisch? Sowas habe ich noch nicht gehört, aber es hat mich auch nicht erschreckt. Sagen wir es mal so, weil, wie gesagt, ich habe da echt schon einige Sachen erlebt. Weißt du, was mich ein bisschen erschreckt, dass, um jetzt auf dich zu kommen, dass du so jung in diese Szene reingekommen bist und jetzt immer noch da arbeitest, ich glaube, das ist nicht gut für dich. Ja, das ist auch nicht gut für mich. Also ich habe natürlich auch, bin ich da an Drogen gekommen, ne? Durch das ganze Rotlichtmilieu. Zurzeit habe ich irgendwie so ein GBL-Problem. Ich weiß nicht, was... Was ist das? GBL ist es, also das kennt man unter K.O.-Tropfen. Ja. Das ist eigentlich so ein Graffiti-Entferner, das benutzen die in Amerika auch für Felgen reinigen. Das ist so diese Wirkung wie, man kann es ein bisschen mit Alkohol vergleichen, nur. Und trinkt man das oder wie? Das trinkt man, genau. Und das nimmt man eigentlich zum Graffiti-Entfernen. Genau. Und das konsumierst du auch? Ja, das konsumiere ich jetzt schon seit 2 Jahren, aber nicht regelmäßig. Und jetzt seit ungefähr 3 Monaten konsumiere ich das schon so alle 2 Tage. Warum gehst du nicht raus aus diesem ganzen Dreck? Stricherszene und Drogenszene. Warum gehst du nicht raus? Das ist ganz schwierig. Also erstens liegt es natürlich am Geld, ne? Und zweitens, ich glaube schon, dass mich das schon so ein bisschen krank gemacht hat. Also ich habe, glaube ich, schon eine starke Persönlichkeitsstörung. Ich habe damals auch schon viel was mit Psychiatrie, Ärzte und Heim. Habe schon alles durch. Und da kommt man nicht so leicht weg. Ja, gerade wenn man dieses Geld gesehen hat, ne? Und wie viel verdienst du denn im Monat ungefähr? Also im Monat, das kann man nie genau sagen. Also man kann schon so bis seine 2.000 Euro, 3.000 Euro kann man das schon bekommen, wenn man im Club arbeitet. Wenn man privat arbeitet, natürlich noch mehr, weil man im Club die Hälfte abgeben muss. Ich kann das verstehen, Ben, wenn du sagst, dass du mit 16 da reingekommen bist. Und ich habe eine Ahnung von dem, was du da gerade geschildert hast. Mit 14, noch schlimmer. Ja, mit 14, genau. Ja. Aber, und dass das natürlich sehr schwer ist, da rauszukommen. Vor allem, wenn du jetzt auch noch in so einer Drogenhölle drin hängst. Aber man muss ja in allen Seiten, von allen Dingen auch das Positive sehen. Du bist noch sehr jung. Und das ist die Chance, das ist eigentlich deine Chance, wenn du dir Hilfe suchst. Und wir werden gleich noch uns sehr schlau machen für dich, wo du die Hilfe finden kannst, dass du mit Hilfe da rauskommst. Du hast ja wahrscheinlich auch gar keinen Schulabschluss, ne? Nee. Das heißt, du müsstest alles, und das kannst du alles, das musst du alles nachholen. Ja. Also ich habe mir eine Betreuerin gesucht vor ein paar Monaten. Das hat auch ganz viel Arbeit gekostet, weil ich war echt ein ganz schlimmer Junge. Und dass die mich überhaupt wieder beim Jugendamt aufnehmen, so, weil ich ja über 18 bin, müssten die das eigentlich gar nicht, haben mich aber trotzdem aufgenommen. Ich habe eine Betreuerin, die mir auch so ein bisschen hilft. Ja, das ist schon mal gut. Nur so, mein Arzt hat mir heute empfohlen, dass ich irgendwie eine Tagesklinik mache wegen der Persönlichkeitsstörung. Oder eine richtige, eine stationären Aufenthalt. Für mich in Frage, was stationär angeht, dass ich habe da ein Trauma von. Da ist noch eine andere Geschichte, was auch mit Drogen zu tun hat. Verstehe. und was so Stationäres, und das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Okay, da muss man für dich den Weg finden, eben mit ambulanten Dingen. Da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Es gibt für jeden, der es will, gibt es einen Ausweg. Ja. Und wenn du schon die Kraft hattest, dir diese Betreuerin da wieder zu organisieren, obwohl du schon 20 Jahre alt bist, sagt mir das, dass du das wirklich auch willst. Das ja, ich will das, aber das sind, ich habe immer so, jetzt in den letzten Monaten, ich bin total sprunghaft. Ich will einmal das machen, ich will das machen, dann will ich wieder das machen. Ich habe so viele Sachen, auch normale Sachen ausprobiert, 2013 sowieso. Pass auf, Ben, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Wir sind hier gleich weg vom Sender. Ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du gleich wieder von uns zurückgerufen und alles weitere dann in Ruhe im Hintergrund, okay? Alles klar, Domian. Bis gleich. Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's heute in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen auch wieder Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr, freie Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.